Guten Morgen, Liebling. Gute Nacht, Liebling. Kannst du es erraten, was ich jetzt am liebsten tun würde? Nein. Und dann interessiert es mich auch nicht. Aber mich. Du hast dein Ehrenwort gebrochen. Du Hund. Es interessiert mich nicht, mein Herr. Du bist eine korrupte Kreatur. Sie haben ja den Südpol entdeckt. Man gratuliert. Oh, bitte. Diese gewaltige Entdeckung ist nicht mein Verdienst, sondern ist bereits gerichtsnotorisch protokolliert. Brüll nicht. Es gibt doch auch Fehlurteile. Freispruch. Und Justizmord. Das auch. Apropos korrupte Kreatur. Baronin lassen sagen, der Chauffeur solle warten. Was mich das Frauenzimmer neuerdings warten lässt. Was ich lieb, das lässt sich warten. Und apropos Justizmord, ich habe einmal läuten hören, dass du damals, als du noch jung und knusprig warst, vor 1914, ich glaube in Portugal. Was war in Portugal? Du warst doch in Portugal. Ja. Was ist mit Portugal? Du warst doch auch mal Kaufmann vor 1914 in Portugal. Ja, und? Stimmt. Was stimmt? In Portugal gibt es korrupte Charaktere. Da konnte man vor 1914 keinen ungestraft an sein Ehrenwort erinnern. Was soll das? Es ist schon mancher bestraft worden in Portugal. So um die Ecke bestraft. Wer? Zum Beispiel jener. Wer jener? Was weiß ich? Heraus damit! Verzeihung. Ich dachte, du hättest jeden nur niedergeschlagen. Leicht, oberflächlich niedergeschlagen. Gewissermaßen K.O. Und jener hätte sich dann wieder erholt. Hätte blühender ausgesehen wie je zuvor. Aber jener ist verschieden inzwischen. So ganz von allein verschieden. Ganz von allein. Hörst du? Gut, lassen wir den Spiritismus. Guten Tag, mein Name ist Müller, Hergt und Sohn. Ich will mal Direktor Strasser sprechen. Herr Direktor ist leider im Augenblick nicht. Na, na, na. Wann kommt denn hier der Augenblick, wo man bezahlt wird? Oder wird hier geglaubt, die Schulden werden erlassen? Wie? Da ich nur Kellner bin, kann ich diese Frage leider nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass ich den Eindruck habe, als würde es uns sehr schwer fallen zu bezahlen. Wir haben seit 5 Monaten nur einen einzigen Gast. Eine alte Dame, die sich hierher zurückzog, um still leben zu können. Nur einen einzigen Gast. Leider. Nur Mut, junger Mann, nur Mut. Die Masse macht's nicht. Qualität ist Trumpf. Einer zählt für 20. Wenn er eine Persönlichkeit ist. Toll. Stillleben. Mit wem hat sie sich denn zurückgezogen? Mit dem Kaiser von China. Na, na, na, Kellner! Seit wann ist denn unser Freund und Meister, der Direktor Strasser, Besitzer dieses Etablissements? Kaiser von China, Sohn des Himmels. Na, dann auf Wiedersehen. Na, endlich! Der Nächste. La, la, la, la. Baronin dürften sogleich erscheinen. Baronin ziehen sich nur an. Haben Baronin mit Stühlen jongliert? Baronin tanzten. Menuett. Wie ein Ross. Mensch, wie siehst du wieder aus? Wie? Zieh dir doch den Frack an! Das will Kellner sein. Erstens will ich ja gar nicht Kellner. Und zweitens, eigentlich bin ich ja... Lass das! Jetzt bist du Kellner. Dass du ursprünglich Plakate entworfen, Kunstgewerbler oder dergleichen Schnee warst, geht uns hier nichts an. Erwähne ich mein Vorleben. Im eigenen Interesse kaum. Kehre ich jemals den Offizier hervor, betone ich jemals, dass ich eine Hoffnung, ja mehr als das, eine Erfüllung der europäischen Filmindustrie war. Dass ich ein Bon Vivant. Einmalig. Aber der Bon Vivant hat Pech gehabt. Ich verbitte mir das. Das sind gemeine Verleumdungen. Der Bon Vivant hat sich dieses Hotel gekauft. weil seine Augen die Jupiterlampen nicht ertragen konnten. Sagt er. Halt das Maul und Schluss! Jetzt bist du Kellner. Ob du noch vor einem Jahr Autos verschoben hast? Mit dir? Mit mir. Ja, was soll denn das? Ich hab nur gemeint. Der Zeigefinger hat mir nicht gefallen. Der Zeigefinger. Der? Das war ja gar nicht der Zeigefinger, nur der kleine Finger, der allerkleinste Finger. Zieh dir den Frack an, was sollen die Gäste denken? Es kommen keine Gäste, höchstens Vertreter, ab und zu. War einer da? Ja, ein Herr Müller. Ich bin nicht zu sprechen. Er wird wiederkommen. Penker, Penker. Du sollst dir den Frack anziehen. Nein, ich schwitze. Im März? Gott, auch im März kann es einem heiß werden. Im August werden wir vielleicht frieren. Vielleicht. Vielleicht sicher sogar. Also kriegen wir denn überhaupt keine Saison mehr? Möglich. Die Erdachse soll sich ja verschoben haben. Woher weißt du das? Ich beschäftige mich doch mit Astrologie. Du sollst dir den Frack anziehen! Die Sonne verschwindet hinter einer Wolke. Brrr. Jetzt friert es mich. Ich muss mir nur noch meine Schuhe holen. Die Sonne scheint wieder. Ein geborener Verbrecher. Die Alte behauptet, er hätte eine reine Seele. Aber dreckige Füße. Die Erdachse. Europa. Hat vielleicht jemand meine Schuhe gesehen? Ich kann meine Schuhe nirgends finden. Bin ich hier richtig? Hotel zur schönen Aussicht. Wie? Ja? Melden Sie mich Baronin Stetten da. Wer ist denn? Wer ist denn? Na, wird man das noch erleben können? Bewegung bitte, Bewegung. Sie werden es auch noch erleben. Die kommt gleich runter. Wer die? Wer ist denn? Zustände. Herr Baron! Was ist der? Im Moment. Oh, was für ein charmanter Besuch. Ich kann es dir nachfühlen, dass dich mein unerwartetes Auftauchen seltsam berührt. Das war deine Stimme. Glaubte schon, ich sehe Gespenster. Man darf wohl noch hoffen. 10 Minuten, nur 10 Minuten, bitte. Herkules, wir fahren in 5 Minuten. Also 5 Minuten. Ich bitte dich, unter 4 Augen sprechen zu dürfen, nur 5 Minuten. Hier geblieben! Schwester, ich kann es durchaus begreifen, dass du mich hasst. Aber ich hätte es nie für möglich gehalten, dass du nicht die primitivsten Gesetze gesellschaftlichen Verkehrs... Kritik? Untersteh dich. Man sagt zwar, dass Zwillinge sich gut verstehen, aber in unserem speziellen Falle stimmt das nicht, Herr Zwillingsbruder. Es stimmt was nicht. Wir sind alle verrückt. Ich bin nicht verrückt, hörst du? Ich will nicht verrückt sein. Ich denke nicht daran, dir diesen Gefallen zu erweisen. Ich will nicht unter Kuratel. Du hast dich schon einmal zum Anwalt gewisser Individuen erniedrigt, gut? Gewisse Individuen wollten mich nämlich unter Kuratel. Diese Familie? Ich trage keinen Trauerflor. Ich bin nicht stolz auf Gespenster. War es eine fröhliche Leiche? Lass die Toten, wenn ich bitten darf. Es gibt keine Toten. Wir Menschen haben eine unsterbliche Seele. Ich weiß, dass du religiös bist. Oh, du findest ein Wort der Anerkennung. Jetzt wird man sich hüten müssen. Heraus mit der Hinterlist! Was willst du? Es dreht sich um ein Menschenleben. Du allein sollst richten, ob dieser Mensch die nächsten 12 Stunden überleben darf oder ob er sich punkt 5 Uhr früh selbst guillotinieren muss. Ohne mein Verschulden hat mich das Schicksal in eine vernichtende Situation hineinmanövriert. Gestern Abend wurde im Club gespielt. Wie immer, Karten. Ich verlor. Gott, man spielt ja nicht, um zu gewinnen, aber trotzdem kann man verlieren. Ich verlor bis 5 Uhr früh. Wen die Götter vernichten wollen, den nutzt der gute Wille nichts. Jetzt bist du meine letzte Hoffnung. Du kannst mich begnadigen. Ich bin hierher gestürzt, bis ich nur diese Station auf dem Fahrplan fand. Es ist meine vorletzte Station. Möglich. Wie viel? 7.000. Und das kannst du nicht? Passi. Und du wolltest mich unter Kuratel? Ich nicht. Kusch! Ich komme zu dir nicht nur als Mensch zu Mensch. Einst standen wir ja fast, als wären wir gar nicht Schwester und Bruder. Erinnerst du dich noch? Ich will mich nicht erinnern. Ich habe mir meine Guillotine bereits besorgt. Auch die Kugel? Wie du einen quälen kannst. Lang drei? Was drei? 3.000. Ich bin doch kein Hebräer! Darf man den Herrn Baron einladen, über Nacht zu bleiben? Du könntest es ja dann telegrafisch, falls ich dir die 3 bewilligt haben sollte. Straße, ein Gast. Da du als Kind schon Tiere gequält hast, kann mich dein jetziges Benehmen keineswegs wundern. Ich hoffe nur, dass du mich nicht zu Tode peinigst. Ein Zimmer, ein Gast. Ada, es geht um 7. 3 kosten mich den Kopf. Diesen Kopf. Straße, führe den Herrn Baron auf sein Zimmer. Sonnenseitig? Nur nicht Mond, damit er nicht anfängt zu wandern. Ich darf wohl bitten, mein Gebrechen nicht derart von dem Personal. Unter uns. Unter uns. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Du erlaubst, dass ich dich deinen Verwandten vorstelle. Mein Bruder Emanuel, genannt Bubi. Dein Schwager, Direktor Strasser. Dein Schwager Karl, der mutigste Rennfahrer seit Ben Hur. 5 Kilometer in der Stunde. Der Kilometer ist gut, sehr gut. Und dein Schwager Max. Angenehm. Nicht weinen, Bubi, nicht weinen. Es ist erschütternd. Bubi! Als Mensch möchte ich jetzt tot umfallen, aber als Kavalier muss ich mich degradieren lassen. Darf ich bitten, Herr Baron? Und Generaldirektor Müller, Präsident der Vereinigten Kalkwerke von Pan-Europa. Einen Augenblick, Herr Generaldirektor, darf ich bitten, Herr Baron? Sehr freundlich. Halt! Im Augenblick, Herr Generaldirektor. Was bin ich? Hallo, Ben Hur! Was man alles werden kann. Was du willst, Herkules! Es dämmert. Was bin ich? Lass das. Los, die Sonne ist weg. Du bist schon schön. Wird es regnen? Es wird Nacht. Ah, haben wollen wir nur mehr bis zur Kapelle. Ich liebe diese Spätgotik. Bleiben, Herr Generaldirektor, die Nacht über? Was für Nacht? Charmant. Das Kind im Manne. Wohin reiten denn die? Die reitet nicht nur, die fährt auch Automobil. Mit der Peitsche? Auch das, Herr Generaldirektor. Ich bin kein Generaldirektor, ich bin Müller. Vertreter der Firma Hergt und Sohn. Aber bei Ihren Fähigkeiten könnten Sie jederzeit Generaldirektor werden. Aber natürlich. Bei meinen Fähigkeiten? Natürlich. Glück müsste man haben. Aber die Welt ist zu verlogen. Haben Sie nicht zufällig irgendwo ein paar Schuhe gesehen? Was denn für Schuhe? Meine Schuhe. Lassen Sie mich Ihre Schuhe an, laufen Sie bloßfüßig. Das tue ich ja. Dann passen Sie auf, dass Sie in keinen Reißnagel treten. Man dankt für Ratschläge. Helfen Sie mir lieber, meine Schuhe suchen. Ich helfe keine Schuhe suchen. Meine armen Zehen. Lassen Sie mich Ihre Schweißfüße an. Gepflegte Zehen, mein Herr. Das sind Zehen. Das sind schon gar keine Zehen mehr. Das sind Zehlein. Schluss, ja! Ich möchte direkt auf Straße, aber sofort. Herr Generaldirektor. Ich bin kein Generaldirektor. Diese Schuhe. Bitte. Keine Konferenz. Hier wird nicht geredet. Hier wird bezahlt. Es handelt sich um jene 6 Kisten Sekt, geliefert am 17. Februar vorigen Jahres. Am 15. Bezahlen Sie, ja oder nein? Nein. Aber ich bin selbstverständlich bereit, Möglichkeiten zu erwägen. Ich lasse pfänden, Herr. Defizit garantiert. Ich lasse alles beschlagnahmen und dann erstatte ich Strafanzeige wegen Betrugs. Ach, Sie wollen sich selbst stellen? Mich selbst? Was soll denn das? Ich kenne nämlich einen gewissen Müller, der verkauft auch Autos so nebenbei und hat auch so nebenbei einen gewissen Strasser betrogen. Wann soll er das gewesen sein? Am 3. März vorigen Jahres. Was war denn das für ein Wagen? Ein rotbrauner. Ach, der Kleine. Klein oder nicht klein? Der Staatsanwalt kennt nur Pferdekräfte. Sie wollen erpressen? Ich könnte erpressen, aber ich will zu anständig sein. Was verdienen Sie dabei? Nichts. Ich bin so und so bankrott. Der Sommer war verregnet. Zu Weihnachten blühte der Flieder. Ich hänge hier zu sehr vom Wetter ab. Sehen Sie denn nicht, wie das Gras schon zur Tür hereinwächst? Die Kräuter. Was für Kräuter? Mann, Müller. Sehen Sie doch nur diese ungeheure Verwahrlosung. Diese Einsturzgefahr. Man wagt ja kaum mehr Platz zu nehmen. Nein, nein, nein! Es geht abwärts. Bankrott. So, was verdienen Sie dabei? Sie können sich anscheinend nicht mehr vorstellen, dass jemand wirklich zugrunde gehen kann. Wirklich, wirklich? Au, ich kann nicht mehr auf. Ich glaube, jetzt ist etwas verrenkt. So helfen Sie mir doch. Hernach, zuerst das Geschäftliche. Hernach, hernach! Nein, zuerst die Pflicht. Also, bezahlen kann ich nicht. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht bezahlen. Betrug. Eine alte Ziege finanziert den Zirkus, ist ja stadtbekannt. Ich halte nichts vom Geschwätz der Leute. Ich kann Ihnen lediglich versichern, dass, sobald es mir meine Lage gestatten wird, das heißt, bei günstiger Witterung, ich meine Schulden anfangen werde zu begleichen. Ratenweise natürlich. Sonst müsste man sich ja sogleich aufhängen. Wollen Sie mich hier liegen lassen wie einen überfahrenen Hund? Ja. Hilfe! Hilfe! Hilfe! Ruhe! Ruhe! Ruhe! Ramlung! Müller! Solch ein ausgewachsenes Exemplar und so brüllen wegen einer lumpigen Ratenzahlung! Strasser, ich habe das Gefühl, ich bin ein Zwei. Ob ich mir was gebrochen habe? Nein, nein, ich bin kein Hypochonder. Und betrogen habe ich Sie auch nicht. Und das mit dem Auto. Mit demselben Recht könnte man ja sagen, ein jedes Geschäft. Herr Müller, ich werde Sie nun in den Speisesaal bringen. Und dann werden Sie mir Recht geben. Sobald man etwas im Magen hat, fühlt man sich erleichtert. Die Nacht über muss ich ja nun auch hier. Heute kann ich nicht mehr weiter. So hinkend. Ich habe ja auch Zimmer. Und ein goldenes Herz. Sie Schwein. Sie wünschen. Ich wollte nur fragen, ob ich Herrn Strasser sprechen könnte. Es ist ein Frauenzimmer da, das dich sprechen will. Mich? Wie sieht es denn aus? Geschmackssache. Lass mal sehen. Strasser. Christine! Du! Kolossal! Ich hab dich jetzt gar nicht gesehen. Auf Ehrenwort. Lüg nicht. Was lungern Sie hier herum, Kellner? Der Herr Generaldirektor wollen soupieren, dass mir keine Klagen kommen. Hoi! Hoi! Warum hast du meine Briefe nicht beantwortet? Was für Briefe? Alle können nicht verloren gegangen sein. Doch. Doch. Die Post ist derart unzuverlässig. Lüg nicht. Nein, nein, das ist ja alles nicht wahr, alles nicht wahr. Still, wir reden ja nur aneinander vorbei. Verzeihe mir, bitte verzeihe mir, dass ich dir soeben sagte, du lügst. Ich weiß ja, dass du nicht lügst. Einmal habe ich einen Brief erhalten. Nein, nein, nein, ich weiß ja, dass die Briefe verloren gegangen und dann habe ich sie vielleicht gar nicht abgesandt. Es ist ja, als hätte ich sie gar nicht geschrieben und die Post ist derart unzuverlässig. Warum gibst du mir denn keinen Kuss? Ich habe dir geschrieben, dass mein zweiwöchentlicher Sommeraufenthalt voriges Jahr hier nicht ohne Folgen für mich. Du willst doch nicht sagen. Ja, es war eine harte Zeit. Ich wurde abgebaut und wenn der liebe Gott mir nicht geholfen hätte, dann wäre ich untergegangen. Ich weiß, du wärst zu mir geeilt, wenn du es nur geahnt hättest. Ich gehöre zu dir. Hier ist meine Heimat. In der Stadt friere ich nur. Ich werde dir die Wirtschaft führen. Ich hab dir gesagt, wie ich dich liebe. Alles. Dein Körper. Es wird mir immer kalt und heiß. Pardon? Pardon. Sind Baronen schon wieder zurück? Nein. Noch nicht zurück? Bei diesem Wolkenbruch? Das ist ein Orkan. Man wird die Behörde verständigen müssen. Es wird doch nichts geschehen. Wo lässt sich hier telefonieren? Dort. Aber ob die Behörde sie beruhigt, ist fraglich. Neulich hat sich ein Auto überschlagen. Das hat die Behörde völlig kalt gelassen. Wie können Sie so reden, um Gottes Christi willen? Was ist das für eine Baronin? Ach. Ich habe gehört, dass hier eine Baronin wohnt. So? Du, der liebe Gott hat geholfen. Ich habe nämlich... Was? Später. Was verstehst du unter lieber Gott? Strasser, gib mir dasselbe Zimmer. Welches war denn nur das? Du weißt es doch, Nummer 11. 11 ist leider besetzt. Aber selbst wenn es noch frei wäre, würdest du es wahrscheinlich nicht wiedererkennen, da wir es anders eingerichtet haben. Schöner? Vorteilhafter. Gib mir irgendein Zimmer. Komm. Das ist grotesk. Ober! Wie kann es möglich sein, dass man keine Verbindung bekommt? Weil das Telefon verdorben ist. Ja, sogar wird es repariert. Sagen Sie. Haben Sie nicht irgendwo die Speisekarte gesehen? Zustände! Den Strasser brauche ich! Wo kann ich einen Strasser haben? Ein Stück Strasser brauche ich, aber nicht zu teuer! Ja, heiliges Dromedar, hat euch denn alle der Schlag gerührt, ihr Bolschewisten? Bolschewisten? Du Mandrill! Wo steckt der Strasser? Herr Gorilla, es ist mir leider nicht bekannt, wo sich die hochwohllöbliche Direktion derzeit herumtreibt. Da muss ich her! Hierher! Ach, du bist wieder betrunken. Empörend. Nichts ist unmöglich. Also, das ist empörend. Ein berauschter Lenker im Orkan. Zuchthaus, jawohl, Zuchthaus. Jetzt wage ich nicht mehr konsequent zu denken. Wenn ich nur wüsste, wo die Speisekarte... Wir sind umgekippt. Um Gottes Güte. Mein Kopf! Chauffeur! Wie ist sie verletzt? Leicht? Schwer? Ballonen liegen in der Karosse und betonen, nicht aussteigen zu können, bis der Strasser kommt. Sie bilden sich nämlich ein, dass die Direktion sie auf den Händen herauftragen müsste. Was bedeutet das? Baroni sind besoffen. Deine Schwester ist, was Alkohol anbelangt, eine Fehlgeburt. Nach dem vierten Glas hat sie schon gesungen. Und dann hat sie die Kotflügel vollgespien. Du, die kann singen. Kann die liebe Sünde sein. Kann die liebe Sünde sein. Jetzt kommt sie. Quatsch. Nein, die Liebe kann nicht. Vorgestern ist sie auch nicht gekommen. Heute kommt sie. Wetten? Mit dir? Wer wettet mit mir? Oder gibt es da etwa ein Gesetz? Ober! Ober! Dieser Beruf. Herkules, es geht mir so miserabel. Ich huste mir ja die Seele heraus. Sag, liebst du mich? Ja. Aber nicht nur meinen Leib, auch meine Seele, nicht? Auch deine Seele. Oh, ist das schön, du Großer, du Starker, du Siegfried. Und dann regnet es auch nicht mehr und die Sterne stehen am Himmel. Harry, wenn ich nur nicht so durstig wäre. Durst? Ist das die Sehnsucht? Nein, das ist der Durst. Pfui, war ich wieder sentimental, nicht? Das ist die Liebe, Gretchen. Nein, ich schäme mich. Das muss ich vergessen. Komm, ich habe Durst. Es lebe die Sehnsucht. Ober! Ober! Ja, die Speisekarte. Seltsam, was man alles sucht. Sagen Sie, haben Sie Krücken? Krücken? Kennen Sie keine Krücken? Richtige Krücken! Solche! Ich habe mir nämlich das Bein gebrochen, ich kann nicht laufen. Sie wollen mit Krücken laufen? Interessant. Wieso? Sie werden auch mit Krücken nicht mehr laufen. Tatsächlich? Na, selbstverständlich. Haben Sie denn keinen Rollstuhl? Rollstuhl? Nein. Aber Krücken haben wir. Da war einmal ein Herr hier zur Erholung. Der ging auf Krücken und trug ein eisernes Korsett. Der war seinerzeit im Weltkrieg verwundet worden an der Nordfront. Unsinn, es gab doch gar keine Nordfront. Junger Mann, Sie beherrschen die vaterländische Geschichte famos. Gott, ich war damals noch keinen Meter hoch. Und was ich in der Schule gelernt habe, habe ich sofort vergessen. Kurzum, als jener von uns ging, brauchte er keine Krücken mehr. Er hat sich nämlich ersäuft. In dem Weiher dort drüben. Weil er unheilbar war. Seine Krücken hat er uns vermacht, weil er sagte, er sei noch nirgends in seinem Leben so friedlich gesessen wie unter unserer Tanne. Romantisch, was? Aber es muss auch solche Kreuze geben. Die Krücken haben wir dann auf den Speicher gestellt. Aus Pietät. Sozusagen als Erinnerung an große Zeiten. Das waren Sie. Bei Gott. Ein Volk in Waffen. Ihr jungen Hunde solltet mal anständig gedrillt werden. Das tut Not. An welcher Front standen Sie? Fragen Sie nicht so unverschämt. Ja, ich verbitte mir das. Bringen Sie mir Schweinebraten mit Rostkartoffeln und Gurkensalat. Marsch, marsch. Wir haben keine Kartoffeln. Keine Kartoffeln? Wir haben auch keinen Gurkensalat. Skandal. Bringen Sie mir Rotkohl. Wir haben aber auch keinen Schweinebraten. Das ist zu viel. Zu wenig. Nein! Herr Müller! Was haben Sie denn? Sie laufen ja. Das geht Sie nichts an. Ich frage, was bekommt hier der, der Hunger hat? Ich muss erst nachsehen. Ha! Der Herr Generaldirektor. Irrtum, Baron. Ich bin kein Generaldirektor. Inkognito? Mein Name ist Müller, Herr und Sohn Weinhandlung. Kurherzogliche Hoflieferanten seit 1678. Charmant. Das haben Sie sich ja charmant ausgeklügelt. Und ich will Ihren Willen tun. Hören Sie, Sie großes, dickes Kind, Ihren Willen tun. Aber Sie dürfen ihn nicht falsch auffassen. Mit dem Willen versetzt man bekanntlich Berge, wenn es sein muss, Herr Generaldirektor. Glotz nicht! Wir wollen auf unser Willen trinken! Los! Mit Sekt! Sekt! Aber kein von Herd und Sohn. Faule Firma! Ganz meine Meinung! Pupille, Pupille! Salut! Zusammen, die Tische. Zusammen. Ich lade ein. Ihr seid bei mir. Ach. Herr Generaldirektor, rassemble-vous! Sauf, auf dass du Generaldirektor wirst! Ihr habt auch schon gar keinen Sinn für Poesie. Ich verblöde nie. Ich finde den Sekt recht ordentlich. Oder? Oder außerordentlich! Außerordentlich! Ruhe! Ist das die Sehnsucht? Psst. Es zieht ein Choral durch meine Seele. Wenn ich nur die Worte verstehen würde, diese Silben aus einem anderen Reich. Dann könnten wir singen. Nur nicht singen. Schwätzt die immer so viel, wenn sie besoffen ist? Heiliger Himmel, du lebst ja auch noch. Was die Medizin vermag. Dieser Kopf, wie der zittert. Dass du ihn nur nicht verlierst. Die Würfel sind gefallen. Aber das Resultat wird erst eine Stunde vor Schluss verkündet. Sonst ginge ja die Spannung flöten. Und ich hasse die Langeweile. Eine Sensation muss das werden. Eine Sensation. Jetzt habe ich das Wort. Baronin, Sie sind ein Original. Nicht wahr? Nimm Platz, Sensation. Ohne Vorwort, keine Kritik. Müller. Emanuel Freiherr von Stetten, genannt Bubi. Grün ist die Hoffnung, Schwager. Ex! Was hat er denn? Was ist ihm denn schon wieder? Der Idiot! Diese Beleidigung. Ex! Dass du parierst. Dass du parierst! Kreuzige mich, aber verlange nicht von mir, dass ich mit Kellner und Chauffeur an einem Tisch trinke. Das ist kein Kellner. Und das ist kein Chauffeur. Das sind standesgemäße Personen. Die scheinen nur zum niedrigen Volk zu gehören, weil sie Unglück hatten. Das sind keine Arbeiter und so. Der eine ist Ästhet. Der andere war Plantagenbesitzer in Portugal. Der dritte Star und Offizier. Die zählen nicht zum Volke, zum Plebs. Die gehören in die Salons. Pech kann jeder von uns haben, auch du. Bedenke. Darum habe Mitleid mit den Enterben. Emanuel, ich appelliere an dein Standesbewusstsein, Ritterlichkeit, Christentum. Auf das Wohl, ihr Herren. Mein Leib. Raus! Mein Bruder, Herr Baron, war der einzig Bürgerliche im Offizierskorps seines Regiments. Wäre nämlich ich der Älteste von uns Drillingen, wäre heute ich Rittmeister. Selbstredend ade, Herr Baron. Man kann ja nicht dem Volke, wenn man im bunten Rock des Königs schwur. Schwör nicht! Sauf, du Drilling! Drillinge können auch saufen, sie... Jetzt habe ich den Strasser vergessen. Darf ich auf Ihr ganz spezielles, Herr Baron? Danke. Ich war zwar nur Fähnrich, schon aus Tradition, aber heute bin ich Pazifist. Die Geschichte meiner Bekehrung ist pittoresk. Unlängst sprach nämlich eine entzückende Person über den Pazifismus. Ich habe noch nie solch durchgeistigte Hände gesehen. Herr Baron? Ich hasse den Militarismus. Mit meinem Bruder, dem Rittmeister, habe ich mich nie verstanden. Obwohl wir doch Drillinge. Schluss mit der Viehzucht! Sie sind freilich verbittert. Aber die Weltpolitik, gewissermaßen die kosmischen Zusammenhänge. Wo ist der Strasser? Hat niemand den Strasser gesehen? Doch. Ich. Na, sprich doch, ja! Nein! Es gibt nämlich Personen, die durch Bacchus zum Helden avancieren, aber ich bleibe Diplomat. Ja! Vorsicht soll nämlich die Mutter jener Weisheit sein, die schweigt. Ja! Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Aber ich will es den Herren hier erzählen. Wollen sehen, wer der Mutigste ist? Ich! Was soll denn das Getuschel? Keine Geheimnisse unter uns. Tararara! Herr Strasser ist mit einer hübschen Blondine nach hinauf. Mein Schwager Strasser hat besagte Blondine im Treppenhaus umarmt und geküsst. Dass es knallte! Ah! Ungefähr vor einer Stunde. Und seit dieser Stunde wurde er nimmer gesehen. Ist das wahr? Na, Pupille, Pupille! Strasser? Strasser? Strasser! Hat es geknallt? Hat es geknallt? Geknallt oder nicht geknallt. Es wird einem allmählich alles egal. Dir, aber nicht mir. Weder allmählich noch plötzlich. Nie! Kusch, du bist mein Eigentum. Ich habe dich gekauft und ich kaufe dich jeden Tag. Hört, hört! Ich bezahle. Wirf diese Person hinaus sofort. Oder ist das keine Hure? Ja. Das ist eine Hure. Und ich hätte sie sogleich hinauswerfen sollen. Aber ich habe ein goldenes Herz. Ich bitte um Hilfe. Ich kann nicht mehr denken vor lauter Pech. Was hat er denn? Was hat er denn? Ada, die Treue ist kein leerer Wahn. Ich pflichte dir begeistert bei. Wenn du auf Hygiene den größten Wert legst, seit wir uns kennen, seit diesen herrlichen 3 Monaten, blieb ich dir treu. Das kann man nicht kaufen. Aber was vor ungefähr einem Jahre, was vorher war... Geht mich nichts an, vor uns die Sintflut. Ich danke dir, dass du meiner Meinung bist. Du bist meiner Meinung, verstanden? Ihr habt alle meiner Meinung zu sein. Ich sehe alles doppelt. Ich bitte um Hilfe. Ihr erinnert euch? Rosa-rot und himmelblau und bis vor ungefähr 5 Wochen jeden 3. Tag 4 Seiten. Plötzlich erscheint die Verfasserin. Ist das die? Ja. Man gratuliert. Ah, das ist die. Charmant. Arme Strasse, arme. Aber jetzt will ich einen Kuss. Ich habe es ihr gesagt, das heißt, ich gab es ihr zu verstehen, dass ich nichts mehr mit ihr zu tun haben will, aber sie wollte es nicht verstehen, dass wir uns entfremdet sind. Sie hat tremoliert und gelogen. Sie hat zum Beispiel behauptet, ich hätte keinen Brief erhalten. Unglaublich. Psst. Mein innigst Geliebter, mein Ajax, du kamst diese Nacht im Traum. Das Leben ein Traum. Wir sollten mal austreten. Diese Nacht im Traum zu mir und hast dich über mich gebeugt. Das Kleine schläft gerade, nun kann ich dir schreiben. So viel ein Nicht-Eingeweihter aus all dem entnehmen kann, handelt es sich um eine Alimentationsangelegenheit. Das Kleine schläft gerade, nun kann ich dir schreiben. Warum schreibst du mir nicht? Ich fühle mich noch schwach. Täglich, stündlich lächle ich nach Nachricht von dir. Ich liebe dich doch. Lass mich nicht versinken. Reich mir deinen starken Arm. Hilf mir bitte. Und ich habe Sehnsucht nach dir, nach einem Heime. Ah, sie will den Mann. Das bin ich. Sie will ein Heim. Das ist dies Hotel. Heilige Dreifaltigkeit. Weib, Kind und Pleite. Ich dachte, Frau Baronin bezahlen. Sie Schalk, ich finanziere doch nicht Familien. pardon, Knabe oder Mädchen? Zwitter! Ah! Wo haben Sie nur diese unmögliche Person aufgegabelt? Schicksal. Das Schicksal ließ mich ihren Weg kreuzen. Sie blieb 14 Tage. Zur Erholung. Im Mai. Ich glaube, Stenotypistin. Oder etwas in einem Warenhaus. Schon faul. Ich war auf die Saison angewiesen. 80% der Frauen sind unterleibskrank. Und dann erst die gewöhnlichen Mädchen, so aus den ärmeren Schichten. Ist Syphilis eigentlich heilbar? Na, Prost! Gesundheit! Berufstätige Frauen unterhöhlen das bürgerliche Familienleben. Die Moral. Man handelt oft unüberlegt. Ich leere mein Glas auf die gute alte Zeit. Nach Ladenschluss holte man sich einen süßen, netten Käfer. Und diese Walze aus Wien. Die Kaiserstadt. Für ein warmes Abendessen war alles zu haben. Nachher lüftete man das Barett, mein Liebchen, adieu, allez, marche, galoppé. Und damals waren Sie noch dankbar dafür. Aber heute? Nur nicht arbeiten, aber soziale Einrichtungen. Frech und faul, lauter Gewerkschaftler. Heute erholen Sie sich. Skandal. Jeder Prolet möchte sich schon erholen. Ehrlichkeit und Pflichtgefühl haben unser Vaterland verlassen. Ordnung fehlt und Zucht. Und der starke Mann. Damals haben es auch die Weiber am tollsten getrieben. Aber ich gab kein Pardon, ich nicht. Ich habe eigenhändig 3 dieser Furien niedergeknallt. Im Kriege? Nach dem Kriege. Ich dachte, hier sitzt ein Pazifist. Für den äußeren Feind. Sie kommen mir sonderbar vor, junger Mann. Zur Sache. Ich habe einen inneren Feind. Legt an! Feuer! Was soll ich tun? Wenn ich raten soll, so muss ich erzählen, wie es bei uns Sitte war. Wir haben seinerzeit auf der Universität 2 Kommilitonen vor dem Alimentezahlen gerettet. Den Grafen Hochschlegel und den Baron Krottenkopf. Bleibt natürlich unter uns. Ja? Der Hochschlegel, Franzi, ist verwandt mit dem Kohlenmagnaten. Ne? Und der Krottenkopf ist der bekannteste Rennstall. Sie spielen ja auch. Jedenfalls, die beiden hatten je eine Liaison mit Folgen und da haben wir sie gerettet, indem wir klipp und klar behaupteten, wir hätten auch etwas mit den Mädels gehabt. Sie verstehen mich? Etwas stimmt ja immer. Sieh, das ist ja mein Eid. Quatsch! Es kam ja gar nicht vor Gericht. Wir haben sie schon derart eingeschüchtert. Der einen haben wir mit der Kontrolle gedroht. Da hat sie aber zum Rückzug geblasen. Und zwar fluchtartig, was? Davor haben diese kleinen Mäuschen nämlich Höllenangst. Und die andere hat ihr Kind umgebracht, habe ich später gehört. Nur nicht unappetitlich werden. Du hast eine rege Fantasie. Man könnte doch ruhig ein paar Millionen Menschen vernichten. Wir haben ja Überbevölkerung. Nicht? Wo man hintritt, schnauft ein Mensch. Ein neuer Krieg. Und Kolonien. So etwas muss genau besprochen werden, dass keiner aus der Rolle fällt. Und das Stichwort, das war damals Theater. Von Krottenkopf raffiniert einstudiert. Ich wundere mich noch heute über unser Talent. Sie freilich als anerkannter Mime, Sie müssen berücksichtigen, dass wir nur Laien. Wo? Hier, am besten hier. Und jetzt alle fort. Nur der bleibt zurück. Ubi, du bist ein Genie. Dir gebührt das ewige Leben. Vergiss nicht, dass ich Punkt 5 vor früh geköpft werde. Wenn es ein charmanter Henker ist, werde ich ihn bestechen. Ada. Ruhe! Ein Augenblick. Wo hat sie das Muttermal? Schräg rechts. Von mir aus oder von ihr aus? Von uns aus. Herr Generaldirektor. Werden Sie sich in Ihre Rolle hineinleben können? Hineinknien, Baronin, in alles, was ich anfasse, knie ich mich hinein. Sympathisch. Die echten Männer sterben nämlich aus. Du würdest mich holen. Du weißt doch, dass ich mich fürchte, allein durch so dunkle Treppenhäuser. Nein, das weiß ich nicht. Ich habe es dir doch zuvor gesagt. Und du hast es schon vergessen? Ich habe ein ganzes Hotel im Kopf! Hast du dich sehr gefürchtet? Warum bist du nicht gekommen? Setz dich nur und guten Appetit! Sagen Sie, könnte ich kein anderes Tischtuch? Dies verdirbt den Appetit. Leider. Wir haben nämlich nur wenige Tischtücher und die sind beschmutzt. Man könnte zwar auch Betttücher, aber die sind zerfetzt, da wir nur unruhige Übernachtungen. Alle unsere Gäste leiden nämlich an Alpdrücken. Wo ist er denn hin, der Herr Direktor? Jetzt ist er fort. Christine. Ja, er ist fort. Wer? Der Herr Direktor, Christine. Jesus Maria Josef, setz dich! So setz dich! Oh, und ob ich dich sofort wiedererkannt habe, zuvor in der Halle. Aber als Kellner muss man ja selbst die edelsten Empfindungen ersticken, wie zum Beispiel Eifersucht. Will man weiter Kellner bleiben? Was man ja muss. Christine. Hast du denn all die heißen Stunden vergessen? Psst! Schweig! Verzeihen, Gnädigste, dass ich mich an Ihrem Tisch niederlasse, aber ich muss Sie leider belästigen, da ich, wie Sie sich selbst überzeugen können, nirgends anderswo. Und ich bin froh über meine Unfähigkeit. Jetzt sind wir allein. Pardon. Pardon. Aber es ist alles vergänglich und das tut weh. Vor 4 Stunden noch hätte ich den auf Pistolen gefordert, der es gewagt hätte zu behaupten, dass du die Direktion umarmst. Was wollen Sie, Chauffeur? Herr Baron, möchten mal nachsehen. Die Vierradbremse hat sich den Magen verstimmt. Und die Kerzen brennen wie Weihnachten. Bald explodiert der Tank! Halt! Lassen Sie die Dame los! Ha! Du! Christine! Christine! Sie sind entlassen! Sie Subjekt! Man darf doch wohl noch eine alte Bekannte begrüßen. Christine! Die Erotik. Sie, Herr Baron, kennt keinen Standesunterschied. Vorausgesetzt, dass ein Auto vorhanden ist. Was hat sie denn? Es gibt ja auch Simulanten, bekanntlich. Ich glaube nicht, dass sie simuliert. Eigentlich sollte man nachsehen, auch wenn sie simuliert. Dann erst recht. Hoppla, Blut. Das Auge geschlossen und ausgezählt. K.O.? Nur geritzt. Gong! Zweite Runde! Der blonde Neger fightet los! Serie mörderisch! Serie mörderisch! Das Favoritenauge schließt sich! Achte Runde! Obwohl er klar nach Punkten führt, jedoch ein geschlossenes Auge kostet den blauen Gürtel der Meisterschaft! Eins! Zwei! Drei! Vier! Fünf! Sechs! Sieben! Acht! Neun! Zehn! Elf! Wer hat mich niedergeschlagen? Mein bist du. Du mein höchstes Glück. Es dürfte zu furchtbar sein, die Nichtigkeit des höchsten Glückes zu sehen. Nicht so sein. Nicht du so sein. Wie? Du bist nicht so, wie du denkst. Ich kenne dich ja wie mich, wenn ich nur wieder denken könnte. Strasser, die Polizei! Rette mich! Die Polizei behauptet ja, ich hätte unser Kind zur Seite. Ich hätte unser Kind erwürgt, zerstückelt und in Zeitungspapier. Großer jüdischer Gott! Das ändert die Situation. Dieser Traum! Dieser entsetzliche Traum! Traum! Nur ein Traum. Aber es hätte Wirklichkeit werden können. Psychoanalytisch hochinteressant. Ich war unschuldig. Aber alles war gegen mich. Vor allem die Not. Und dann hatte ich auch kein Alibi. Ich war immer allein. Und dann überschlug ich mich und stürzte kopfüber. Fasse dich! Du warst lediglich in Ohnmacht gefallen und 24 Stunden ohne Besinnung gelegen. Bravo! Du hast das Bewusstsein verloren, weil du ausnahmsweise der Wahrheit begegnet bist. Sei froh. Ich kann das nicht. Ich bin verdammt, alles bei Bewusstsein zu verdauen, zu sehen und zu hören, wie die eigenen Gedärme arbeiten. Wer ist das? Wer ist das dort mit den Blumen? Du kennst ihn. Nein. Aber er kennt dich. Nein. Christine! Der lügt ja. Still. Christine, lass also Chrysanthemen sprechen. Blumen lügen nämlich nie. Die Liebe ist eine Blume und unsere Chrysantheme-Blüte im Verborgenen war gewissermaßen ein Gewächs der Nacht. Mond und so, man kann es gar nicht fassen, aber ich habe um meine Chrysantheme mein Brot verloren. Nun ziehe ich dahin. Träume ich? Chrysantheme, trockne und presse diesen Strauß zum Gedenken an deinen dich liebenden Emil Krause aus Chemnitz. Träume ich das? Nein. Nein? Nein? Auf alle Fälle schmerzt es mich zutiefst da drinnen, dass du mich mit meinem eigenen Oberkellner betrogen hast. Du sprichst Chinesisch. Sind wir in China? Wir sind in Deutschland. Ich spreche Deutsch. Kerndeutsch. Höre, ich habe bereits des Öfteren Verdacht gefasst, aber ich war eben zu feig. Ich wich dem Auge der Wahrheit aus. Pfui, wie gemein. Die Wahrheit ist immer gemein. Aber ich kann es nicht glauben. Ich bin immer nur meinen Gefühlen gefolgt. Allen zu Trotz. Was? Allen zu Trotz? Man hat dich gewarnt? Ja. Wer? Alle. Pfui, wie gemein! Du, es flüstert in mir. Flüstert? Ja. Wir zwei sind von der Vorsehung füreinander bestimmt. Bei dir vergesse ich mich selbst. Wir zwei waren von der Vorsehung füreinander bestimmt. Aber du hast die Vorsehung betrogen. Ist ja gar nicht wahr. Ist ja alles verlogen. Du vor allem. Ich habe ja gar kein Kind. Kein einziges. Und wie überschäumt dich schon vor Glück, eines zu bekommen haben. Oder wagst du zu leugnen, dass du über mein Haupt hinweg und hinter meinem Rücken umeinander gebuhlt hast? Nein, das ist nicht wahr. Darf ich bitten, Herr Baron? Herr Strasser, ich verwahre mich auf das Entschiedenste gegen die Erörterung intimer Seelenqualen. Kein Skandal. Was kümmert ein Herz, das verwundet umherzuckt? Was kümmert ein solches Herz das Wort Skandal? So ein Herz schlägt auf den Tisch! Tabula rasa! Coram publico! So ein Herz soll auf der Stelle tot umfallen, wenn es dir auch nur in Gedanken untreu ist. Ist ja gar nicht wahr! Und du, sieh die Blumen! Sieh die Blumen! Zu dritt! Und das Tabaret! Zu viert! Zu fünf! Wir sprechen uns noch, Herr, selbst wenn es Hunderte waren, stelle ich mich schützend vor eine Dame, obwohl sie mich mit meinen eigenen Lakai betrogen hat. Bleibe ich bis zum letzten Tropfen Kavalier. Das ist Kinderstube, Herr. Keine Komplikationen! Es waren keine 100. Aber 5 waren es! Prozess. Das schwöre ich dir. Klar. Den Prozess werden Sie kaum gewinnen, Madame. Behörden bereiten nur zu gerne Unannehmlichkeiten, denn sie nehmen den Lebenswandel scharf unter das Mikroskop. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob es einen Gott gibt. Muss man denn immer lügen? Das frage dich! Was war das mit dem Tabaret? Ich kenne kein Tabaret! Kommen Sie nur her, Herr Generaldirektor! Kommen Sie nur! Du kennst kein Tabaret? Kennst du mich? Wenn ich nur verzweifeln könnte. Na! Tu nicht so vom Mund importiert. Das wäre ja schon unverschämt. Hier hast du nichts zu suchen. Verstanden? Willst du meinen Schulkameraden Strasser in Unkosten stürzen? Wie? Denkst wohl die würzige Luft hier schadet weder dir noch deinem Bankert. Verstanden? Nur nicht arbeiten. Was? Hilfe! Wer hilft Nutten? Kein Aas, kein Gott. Und was ist mit dem Muttermal? Hoppla, da wird wer bleich und blass. Das Muttermal schräg rechts, von mir aus. Was für Muttermal? Lüg nicht, Nutte. Ich hab kein Muttermal. Sollte ich mich geirrt? Rindvieh! Aber richtig, aber natürlich, Sie haben kein Muttermal, freilich. Muttermal ist ganz wer anders. Es dreht sich hier nicht um das Muttermal. Es dreht sich hier darum, dass nach dem Gebote der Redlichkeit du von mir nicht verlangen kannst, dass ich mein Geld, das ich gar nicht habe, für irgendein Kind... Es dreht sich hier nicht um Geld. Sondern? Würden die verehrten Herren mich ausreden lassen? Ich wollte alles, was ich besitze, dem Mann geben, dem ich mein Herz gab. Dem Vater meines Kindes. Alles. Vielleicht dachte ich an frühere Zeiten. Ich wollte helfen, sonst nichts. Ich wollte das Hotel zur schönen Aussicht vergrößern, verbessern und neu möblieren. Mit was denn? Ich habe 10.000 Mark. Ist das wahr? Betrug. In den Briefen stand nichts als Jammer und Not und ins Wasser. 10.000 Mark. Erstunken und erlogen. Still! Not und Jammer stand nicht nur in den Briefen. Und ich wäre ins Wasser gegangen, hätte sich nichts geändert. Hast das große Los gezogen? Vielleicht. Voll wie dumm. Der typische Roman. Im Herbst wurde ich abgebaut. Und ich hätte gestern noch nicht einmal das Fahrgeld nach hierher gehabt. Und wäre noch gestern vielleicht ins Wasser gegangen, hätte mir nicht der liebe Gott geholfen. Was verstehst du unter lieber Gott? 10.000 Mark. Ich habe dir erzählt, dass ich eine Doppelwaise bin. Mein Vater starb in Verdun und meine Mutter starb in der Inflation. Aber ich hatte eine Tante in St. Gallen, die hinterließ mir 10.000 Mark, zahlbar, wenn ich volljährig. Ich bin am 14. März geboren, also wurde ich gestern 21 Jahre alt. Warum hast du mir das mit dem lieben Gott und dem Geburtstag nicht gleich anvertraut? Wolltest du mir gratulieren? Also bitte, bleiben wir nur hübsch bei der Wahrheit. Ich hatte Angst vor der Wahrheit, vor dem Geburtstag, vor dem lieben Gott. Du wolltest als Bettelkind gefreit werden, du Kitsch! Ja, das wollte ich. Rosarot und himmelblau. Jetzt ist es mir, als hätte ich nie daran gedacht, diese schöne Aussicht neu zu möblieren. Jetzt lache ich mich selber aus. Triumphiere nur! Ein trauriger Ruhm! Strasser, die Post ist zuverlässig. Ich habe alle Briefe erhalten. Nun muss ich fort. Wann fährt der nächste Zug? Wohin? Fort. 5:07 Uhr. Danke. Der liebe Gott. Komisch, so ein Zufall. 10.000. Ist man Millionär. Ist das so viel Geld? Sie kennt. Als Millionär könnte man auf den Himalaya, nach Bali und Berlin, Krieg führen und sogar Frieden stiften. Wann fährt der Zug? Nach Paris? Nach Chemnitz. 5:07 Uhr. Es wäre die Pflicht, die Dame rechtzeitig zu wecken, damit sie den Zug nicht versäumt. Vater, das ist ein gewaltiges Problem. Ein Fragezeichen. Ja? Bekannt kommt sie mir vor. Verteufelt bekannt. Wer? In der Beruf zu reisen, zwingt er weiß nie, wo er sein Kind trifft. Ich liebe Kinder über alles. Gute Nacht! Charmant. Ich habe ja leider nur den Anfang mitbekommen. Dann bin ich sanft entschlummert. Hast du die Hure hinausgeworfen, ja? Ja. Ihr seid Künstler. Charmant. Schade. Schade, dass ich so müde. Gute Nacht. Was denn, was denn? Herr Müller, ich fordere, aufgeklärt zu werden. Wieso kommt Ihnen die Dame bekannt vor? Ich habe die Dame im Tabarin gesehen. Gehört, gefühlt, gekannt. Sie ist mir auf diesem Schoß gesessen, sie hat mir dieses Kinn gekrault und sie hat... und so weiter. Na, gute Nacht. Beweis? Abwarten. Ich warte nicht. Ich auch nicht. Zahlen Sie den Sekt. Ende. Das nennt sich Gottes Ebenbild. Christine! Christine! Was klopfst du? Ich klopfe. Du bist wohl noch besoffen! Still. Es geht nämlich um in mir. Wenn man nur in sich hineinsehen könnte. Apropos hineinsehen, da drinnen ist es still. Apropos still, damals hat sich auch nichts gerührt. Damals, jener mit den Krücken. Allerdings 3 Tage lang. Kusch! Was soll der Koffer? Apropos Koffer, ich nehme meinen Abschied. Was? Dringende Familienangelegenheiten. 5:07 Uhr. 5:07 Uhr? Sollten der Direktion durch meine überstürzte Abreise Unkosten erwachsen, bin ich selbstverständlich bereit. Mit was denn? Oho, unberufen. Ruhe? Hörst du? Halt das Maul. Würden die Herren so freundlich sein und mir verraten, wie spät, respektive früh? Meine Uhr ist plötzlich kaputt, scheinbar. Wir haben keine Uhr. Uns fehlt jetzt jeder Sinn für Zeit. Ich verreise nämlich 5:07 Uhr. Mit der Dame von 12a? Warum habt ihr mich sitzen lassen? Allein, unten. Du bist so süß eingeschlafen. Dich wecken wäre herzlos gewesen. Ja, das ist mir schon oft gesagt worden, dass es charmant aussieht, wenn ich schlafe. Ich liege nämlich wie ein Kind, rolle mich zusammen und falte die Hände nicht. Warum sagt denn keiner was? Gute Nacht. Guten Morgen. Ich sage guten Morgen. Klär nicht, es ist Nacht. Strasser. Ich hasse diese Witze. Mann, bittet um Ruhe, die Gäste wollen schlafen. Gäste? Was für Gäste? Ihr seht mich wohl 10-fach, ihr besoffenen Gegenstände. Es gibt hier bekanntlich nur einen Gast und das bin ich. Und ich verzichte auf Ruhe. Fühle mich frisch. Sollte ein Sklave schlafen wollen, so wird er lebendig begraben. Und wenn er widerspricht, wird ihm die Zunge herausgerissen. Und will er nicht hören? Die Ohren abgesägt. Und geht er auf mich nicht ein, wird er kastriert. Strassersklave, geh auf mich ein. Geh auf mich ein. Man sollte das Irrenhaus anrufen. Das Telefon ist leider verdorben. So gehört es repariert. Na, was ist denn? Die reizende Revolution. Oh, ein Gast, ein Gast. Was hat denn die dumme Kuh? Inkognito, Herr Generaldirektor. Ich habe Sie total vergessen. Ruhe! Wehren Sie nicht! Sehen Sie zu, dass Sie in die Klappe kommen. Besoffene Person. Mitten in der Nacht. Na, das ist schon räudig. Was hat er gesagt? Wie war das Wort? Räudig. R wie Rembrandt, E wie Euter, D wie daheim, I wie Inzest und G wie gebenedeit. Dieses Schwein ist wohl verrückt geworden. Drei Uhr. Nein, 4 Uhr. Es wird bald 5. Schon 5? Steht die Guillotine, steht sie. Herr Baron, erreichen den Zug. Sie wird. Ich verbiete es Ihnen, sich mit meiner Abreise zu beschäftigen. Königliche Hoheit, ich verbiete es Ihnen, die Dame von 12a mit Ihren unsittlichen Anträgen zu belästigen. Was für Dame? Wo gibt es hier eine Dame? Und seit wann? Das geht dich nichts an. Strasser, 12a, schau mir ins Auge. Was für Dame? Oder habt ihr gelogen? Ist das diese Kloake? Raus damit! Oder ich ziehe sie an den Haaren herbei! Halt das Maul! Selber Kloake! Kusch! Oder ich zertrete dich! Was hat er denn? Dieses Maul! Wie ein Lurch! Emanuel! So ohrfeige ihn! Jener Greis, mich! Ohrfeige ihn! Ada, ich habe es mir bereits überlegt, ob ich ihn ohrfeigen soll. Aber das Resultat wird erst eine Sekunde vor fünf veröffentlicht, damit die Spannung nicht flöten geht. Was kostet dieser Kopf? 7.000, was? Ich behalte meinen Kopf. Zu guter Letzt hat man ja auch seinen Stolz. Adieu. Adieu? Wenn ich dann nicht. Wenn kein Kopf, dann die Uniform. Ja, Kulle. Zieh dich aus. Auch nicht. Herkule, lass mich an deinem Kinn riechen. Du duftest wie mein erstes Erlebnis. Schon lange her das erste Duften, was? 30, 40, 50, ein halbes Jahrhundert. Wann wird denn Schluss? Was für Schluss? Von was Schluss? Verstehe kein Wort. Komm, geh zu Bett. Nein, ich muss jetzt erst noch etwas trinken. Etwas Prickelndes. Du bist schon betrunken und krank. Bin ich krank? Geh zu Bett. Du musst mich sanfter anfassen. Au. Ada, ich habe mich geirrt. Sie ist keine Prostituierte. Sie kennt nur mich. Ich werde die Dame von 12a um Verzeihung bitten, dass ich gewagt habe, niedrig über sie zu denken. Wo wären wir, wenn es keine Mutter gäbe? Das Weib erfüllt durch die Geburt eine göttliche Funktion. Sie wird mir die Wirtschaft führen. Ich lege ihr alles zu Füßen. Mich und das Hotel. Lüg nicht. Geh zu Bett. Schau, Ada, ich bin jung und du bist alt. Ich spreche sachlich, um uns unnötige Aufregungen zu ersparen. Wir wollen nicht wehtun. Wir wollen unsere Bindung, die uns viele reine Freude brachte, sanft lösen, um uns ohne bitteren Geschmack zurückerinnern zu können. Schau, ich bin jung. Und du bist alt. Ein junger Mann, geleitet von einer erfahrenen Frau, ist derselben immer zu Dank verpflichtet. Und auch deshalb befleißige ich mich, objektiv zu sein. Schau, du darfst und kannst nicht verlangen, dass ein normal, immerhin entwickelter junger Mann sich zeitlebens an dich kettet. Ich müsste mich ja zwingen. Und das wäre wieder die Natur. Nein, das täte nicht gut. Lieber nicht. Christine! Lass das, wenn man bitten darf! Du bist ein böser Mensch, Strasser. Du könntest einen ja erschlagen. Aber das wahre Gefühl ist nicht umzubringen. Es kommt immer wieder und klopft, auch als Gespenst. Hier bleiben, hier bleiben. Jetzt zu Bett! Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich bin es. Ich habe Ihre Briefe gelesen. Halt, bitte bleiben! Ich habe das Gefühl, das ganze Haus ist voller Menschen und ich bin blind. Ich dachte, endlich kann man fort, ohne jemanden wiederzusehen. Wiederzusehen? Wissen Sie denn, wer ich bin? Ja. Und wer bin ich? Vor einem Jahr wohnte ich in Zimmer Nummer 11. Wer wohnt jetzt in Zimmer Nummer 11? Eine alte Frau. Tatsächlich? Ja. Wie einfach sich das sagen lässt. Eine alte Frau. Es ist doch so. Ja. Man sollte jung sterben. Später ist alles sinnlos, ne? Möglich? Seien Sie nicht grausam, bitte. Ich bin nämlich eigentlich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu. Gestatten Sie mir, dass ich Ihnen helfen darf. Dann wird das Kind ohne Sorgen. Ich habe keine Sorgen. Das gibt es nicht. Ich danke für Ihre Wohltätigkeit. Mir hat nämlich der liebe Gott geholfen. Wissen Sie, was das heißt? Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Lachen Sie mich nur aus? Sonst kommt nämlich wieder wer. Ich habe geklopft und geklopft und war bereits nahe daran zu verzweifeln. Aber nun wird alles gut. Es ist erst 3:30. Zum Bahnhof sind es 15 Minuten. Geht man gemütlich, braucht man 20. Wenn Sie sich beeilen, 10. Wir haben noch Zeit. Wer wir? Wir zwei, Christine. Ich und Sie. Ich fahre ja auch 5:07. Ich bin nämlich kein Kellner, sondern Kunstgewerbler. Ich fahre 5:07. Ob ich wieder zum Plakat zurückfinde, hängt lediglich von Ihnen ab. Ich verstehe kein Wort. Christine, man trifft bekanntlich nur einmal im Leben den Menschen, mit dem man zusammengehört, bis über das Grab. Vielleicht drücke ich mich ungeschickt aus, aber es ist so. Da ich sie nicht vergessen kann, müssen wir uns schon einmal begegnet sein. Vielleicht haben wir uns sogar schon geliebt in unserer letzten Inkarnation. Ich bin nämlich Buddhist. Vor 1000 Jahren waren Sie ein Ritter und ich war Ihr treuer Knappe. Hoppla! Hat er schon wieder geklopft? Rühr mich nicht an, Terrorist! Sachlich, bitte! Er leidet nämlich an Verfolgungswahn. Ach, lassen Sie mich doch in Ruhe! Halt! Ich wollte gerade auf das Klosett. Na, wohin? Aber Kleines, wer wird denn noch daran denken, dass ich mich gestern nicht ganz korrekt benahm? Schwamm drüber! Ich bin nicht der Letzte! Der kein Verständnis dafür hätte, wie leicht in unserem neuen Deutschland ein unbescholtenes Mädchen mit gutem Kern auf die schiefe Ebene kommt. Schwamm drüber. Das Kind soll einen ehrlichen Namen haben. Meinen Namen. Manchmal erinnerst du mich so in der Bewegung an meine selige Mutter. Halt! Pardon! Ich habe alles gehört. Es riecht hier nach Heiratsschwindel. Kommen Sie mir vor! Ich bin Herr Baron Stetten Müller. Gnädigste werden meinen Namen bereits kennen? Nein. Ich nehme an, dass Sie ein schlechtes Namensgedächtnis haben, um nicht glauben zu müssen, dass es Ihnen an historischem Sinn mangelt. Gnädigste, es ist immer tragisch, wenn ein Geschlecht erlischt. Christine, da keine Hoffnung besteht, unser Geschlecht auf natürliche Weise zu verlängern, bitte ich, Ihr Kind adoptieren zu dürfen. Wollen Sie Baronin werden? Das ist kein Krämerstandpunkt, meine Herren. Es ist klar, dass ich durch eine Ehe mit einer nicht standesgemäßen Person auf meine Zugehörigkeit zur anständigen Gesellschaft werde verzichten müssen. In knapp einer Viertelstunde müsste ich mir eine Kugel durch diesen Kopf jagen. Aber ich verzichte. denn nur der Mensch zählt. So wären Sie. Ich überlege. Ich überlege. Das Weib will genommen werden. Christine, ich bin ein Mann, kein degenerierter Idiot. Ich wähle. Christine, mach einen Bogen um diese Gala-Uniform. Es steckt in ihr ein Zuchthäusler. Was willst du denn von mir? Lach mich nur aus. Fräulein, es ist gut. Ich bin ein Zuchthäusler. 6 Jahre, weil ich einen erschlagen habe. Nicht Mord. Totschlag. Aber es wurden mir ja keine mildernden Umstände zugebilligt. Das heißt, nur ganz wenige. Und die zählen kaum vor Gericht und sind doch sehr ausschlaggebend. Sie sollen keine Angst vor mir haben, Fräulein. Bitte. Es gibt ja nichts, was einem nicht zustoßen könnte. Man kann sich auch selbst erschlagen und doch herumgehen, Fräulein, und dastehen. In Gala-Uniform. Ist das wahr? Es ist wahr, Fräulein. Es ist gelogen, Christine. Von A bis Z. Kusch. Du hast recht. Was ich dir antat, ist ein perfideres Verbrechen als Mord. Wie kommen Sie denn darauf? Jeder von uns trägt die gleiche Schuld. Pardon, es war mein Plan. Wir haben alle unterschrieben. Wir sind alle verantwortlich. Still! Würden die werten Herren Reue spüren, hätte mir nicht der liebe Gott geholfen. Jawohl! Jederzeit. Warum glaubst du mir das nicht, das mit dem Ritter? Ich hätte nichts bereut, wenn dir der liebe Gott nicht geholfen hätte. Charakterlump! Und wo bleiben die Ideale? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich dich nun liebe, weil du 10.000 Mark hast. Ohne diese Summe hätte ich auch keine Reue empfunden. Du kannst doch nicht verlangen, dass einer, der wirtschaftlich zugrunde gerichtet worden ist, sich in eine Bettelprinzessin verliebt! Und das Kind? Du kannst doch nicht verlangen, dass ich dich ewig liebe, nur weil du ein Kind von mir hast! Ja, das ist wahr. Aber ich wäre fast zugrunde gegangen. Ich hätte dir nicht helfen können! Das weiß ich noch immer nicht! Glaub es! Nach dem bürgerlichen Gesetzbuch ist der Vater verpflichtet. Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren! Man müsste ein anderes Gesetzbuch schreiben! Das wäre das Ende der Familie! Wenn schon! Und das Ende des Staates! Wenn schon! Es gibt einen lieben Gott, aber auf den ist kein Verlass. Er hilft nur ab und zu. Die meisten dürfen verrecken. Man müsste den lieben Gott besser organisieren. Man könnte ihn zwingen und dann auf ihn verzichten. Man soll nicht an ihn glauben. Man muss! Bleib bei mir. Der Zug fährt in einer halben Stunde und wer sich beeilt, ist in 10 Minuten am Bahnhof. Aber mir ist noch immer, als müsste ich den Zug versäumen. 13 ist meine Glückszahl und Christine wohnt 12a. Du wirst den Zug versäumen. Nein, nein, ich werde nichts versäumen. Lass mich fort, bitte. Und wenn das Kind mich nicht mehr braucht, so komme ich dich besuchen. Sollte dieses Haus dann noch stehen?